Tief in mir spür ich es wohl, irgendwo ganz nah wird es mich berühren, wie's noch nie zuvor geschah. Ein Herz, das zu mir hält, alles.